Die Leistungen der Natur. Diese Leistungen kommen in drei verschiedenen Varianten vor. Da wären einmal und am direktesten die materiellen Leistungen der Natur, zu denen Ressourcen aller Art gehören, zum Beispiel in Form von Energie, etwa als Brennholz, Dung, Torf, Kohle oder Öl. Auch liefert die Natur Essen und Trinken für uns Menschen und Futter für die Tiere. Baustoffe wie Kalkstein oder Kreide, Fasern oder Wachse, Papier oder Harze, Farbstoffe oder Muscheln sind ebenfalls natürlichen Ursprungs. Genauso wie ein Teil unserer Kleidung oder Druckmaterialien. Pflanzen, Fische oder Vögel schmücken unsere Häuser und Wohnungen, dienen als Dekoration. Tiere leisten uns Gesellschaft, leiten und beschützen uns, zum Beispiel Hunde, oder fungieren als Transportmittel und Arbeitskräfte, wie Ochsen, Pferde oder Esel. All das ist klar und einleuchtend. Weniger offensichtlich sind biochemische Ressourcen, Naturstoffe mit medizinischer Wirkung. So spielen zum Beispiel Bakterien, Pilze oder Flechten eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung neuer Medikamente. Und das nicht erst heute. Menschen haben schon seit Jahrtausenden bei Krankheiten auf die heilende Wirkung der Natur vertraut. Einer der ältesten dokumentierten Hinweise darauf fand sich auf einer etwa 5000 Jahre alten sumerischen Tontafel im indischen Nagpur, auf der 12 Rezepte für das Zubereiten von Heilmitteln aus insgesamt 250 Pflanzen standen. Im Mittelalter hatten Kräutersammler, sogenannte Wurzler oder Kräuterfrauen in Europa, eine wichtige medizinische Funktion. Beispiele finden sich aus allen Weltregionen und Epochen. Und selbst heute orientiert sich die Pharmaindustrie bei der Entwicklung neuer Arzneien sehr häufig an Vorbildern aus der Natur. So sind etwa 3/4 aller Antibiotika natürlichen Ursprungs. Genauso wie knapp 2/3 aller Zytostatika, die vor allem für Chemotherapien gegen Krebs eine Rolle spielen. Und auch bei der Erforschung noch nicht heilbarer Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson spielen natürliche Stoffe eine entscheidende Rolle, wie Farnesol, das sich im Öl von Moschuskörnern und Lindenblüten findet. Im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen, also Resistenzen gegen heutige Antibiotika, könnten neue Substanzen aus der Natur ebenfalls den entscheidenden Unterschied machen.